Platz, sagte der Wirt zu dem Paar. Er wusste nicht, wen er da vor sich sah. Und Jesus Christus kam in seinem Haus zur Welt, doch er merkte es nicht. Der kommt von Gott, hat man denn sowas schon gehört? Nazareths Bürger waren ziemlich empört. Der ist doch Josefs Sohn und Zimmermann, so riefen sie laut und erkannten ihn nicht. Ganz nah merkt mancher immer noch nicht, dass Jesus Christus gerade ihm ein neues Leben verspricht. Dicht dran und doch am Zentrum vorbei, hält beide Augen zu, als wäre ihm sein Glück einerlei. Doch herab und hilf dir selbst, du armer Wicht. Noch unterm Kreuz verstehen die Spötter ihn nicht. Nur ein Verbrecher merkt, was Jesus hier tut, und sein Gebet wird erhört. Es fehlt nicht viel, du hast mich fast schon bekehrt. Das sagt ein Richter, als er Paulus verhört. Doch seiner Stellung wäre das ein Skandal, und so verpasst er die Chance. Ganz nah merkt mancher immer noch nicht, dass Jesus Christus gerade ihm ein neues Leben verspricht. Dicht dran und doch am Zentrum vorbei, hält beide Augen zu, als wäre ihm sein Glück einerlei. Wenn ich Jesus heute unter uns sehe, sind viele Menschen blind und taub wie eh und je. Er redet deutlich, auch in unserer Zeit, doch viele hören ihn nicht. Viel näher als die Luft, die dich umgibt, ist Gottes ausgestreckter Arm, der deutlich zeigt, dass er dich liebt. Ja, viel näher als die Luft, die dich umgibt, ist Gottes ausgestreckter Arm, der deutlich zeigt, dass er dich liebt.